Wir als Verteidiger haben wir nur Einblick in jene Dokumente, die uns die Anklagebehörde zur Verfügung stellt. Dagegen haben nach angelsächsischem Recht die Verteidiger keine Einsicht in den Gerichtsakt. Den es übrigens nach englischem Recht in unserem Sinne überhaupt nicht gibt. Wir wissen also zum Beispiel bei Beginn des Prozesses überhaupt nicht, welche Beweismittel die Staatsanwaltschaft bringen wird. Wir erfahren hiervon erst, wenn die Anklagebehörde einen solchen aufruft und vorführt oder wenn sie ein Dokument vorliest. Ich weiß daher heute noch nicht, was der morgige Tag im Einzelnen bringen wird.